Auch hinter seinen Namen fügte der Staatsanwalt mit dem Bleistift den Haken. Für ihn waren sie alle schon tot. Auch für Schwarz waren sie eigentlich schon erledigt. Er hatte jetzt nichts mehr mit ihnen zu tun. War schon dabei, sie zu vergessen. Nur der Name Hans Goppi blieb. Aus irgendeinem Grund in ihm haften. Unterm Vorhang sickerten ein paar Streifen rötlichen Wassers hervor. Sie hatten drüben den Raum mit dem Schlauch gespült, die Guillotine abgeschrubbt, die Kisten, darin die nackten, besudelten Frauenleiber, die Köpfe mit den aufgerissenen, gebrochenen Augen, dem blutig klaffenden Mund, in die Nebenkammer geschafft und die 8 Haken oben an der Schiene ausgerichtet. Roselieb hatte ihn am Nachmittag über den Ablauf unterrichtet. Der Vorhang würde diesmal nur einen Spalt breit in der Mitte geöffnet werden. Jeden der Verurteilten würde man einzeln nach hinten führen. Sie würden links mit dem Aufhängen beginnen und die an der Schiene befestigte kurze Gardine Stück für Stück vorziehen, so dass die Nachkommenden die Gehängten nicht sehen könnten. Die Gesellen hatten mit den Schlingen, die der Scharfrichter in die Fleischerhacken legen würde, schon ihre Späße getrieben. Sie erhielten 30 Mark für jede Hinrichtung. Die Scharfrichter bekamen bis zu 80 Mark. Früher, bei Enthauptungen mit dem Handbeil, hatte Röttger 300 Mark bezogen. Er war ein wohlhabender Mann und erhielt neben seinem Ehrenamt noch ein großes Fuhrgeschäft. Selbst bekam er für eine Hinrichtung, der er als Zeuge beiwohnte, nur 10 Mark Zulage. Doch wollte er sich den Kollegen gegenüber nicht mit Missgunst hervortun. Immerhin kam ihm das Geld und die Sonderzuteilung an Lebensmitteln, die heute zu erwarten war, gerade recht, da er morgen seinen Weihnachtsurlaub antreten würde. Er sah sich schon am heiligen Abend im Kreis der Familie in Weißensee, der Langhansstraße 143. Langhans. Das schlug in ihn ein. Der lange Hans. Immer wenn er nun durch die Langhansstraße ginge, würde er an den langen Hans denken müssen. Er starrte hinauf in Goppis Gesicht, versuchte sich vorzustellen, wie das war, da zu warten, dass die Gardine sich öffne. »Weiter«, rief der Staatsanwalt. Er verhaspelte sich beim Lesen des folgenden Namens. »Schulze Beusen«, »Harro«, wiederholte der Staatsanwalt, nachdem der Führer der Gruppe sein »Hier« hinausgeschrien hatte. Schuhmacher Kurt. Der Name war der letzte auf der Liste. Schwarz hatte geglaubt, dass sie dem Alter nach aufgeschrieben worden waren. Bei den Frauen war die Jüngste als erste drangekommen. Auch Heilmann und Goppi waren die Jüngsten. Heilmann war noch nicht mal volljährig. Doch beim Lesen der Geburtsdaten sah er, dass Schulze der Älteste war, geboren 1894. Der war schon im vorigen Krieg dabei gewesen. Und der mit dem schwierigen Namen war 1909 geboren. Und Harnack 1901. Niemand mehr hatte sich drum gekümmert, zwischen ihnen zu unterscheiden. Sie wurden alle der gleichen Generation zugerechnet. Und sie glichen einander auch alle. Es waren alles fertige Gesichter. Gesichter von Menschen, die abgeschlossen hatten mit ihrem Leben. Da kam es nicht mehr darauf an, ob sie gegen 50 oder gegen 40 Jahre alt waren. Es war dieser sonderbare Ausdruck von Stolz, von Gewissheit, der sie einander so ähnlich machte. Der Staatsanwalt verlas das Urteil, und als er die Erhängung verkündete, rief Schulze Beusen, dass ihnen die Enthauptung zustehe. Doch da hatte Röttger von seiner Ecke her den Vorhang schon in der Mitte aufgezogen. Der Beisitzer war auf Heilmann zugetreten und führte ihn zum Spalt. Die 3 Gesellen glitschten ihm auf dem nassen Boden entgegen und trugen ihn weg. Der Geistliche folgte ihnen. Hinter ihm schloss sich der Vorhang. Pölchau sah, wie die Gesellen den Verurteilten unter den ersten der großen, verschiebbaren Haken an der Schiene brachten und ihn nach vorn drehten. Hinter ihm, am Saum der 3 Stufen, die Breite des Raums durchmessend zu den hohen eisernen Fensterluken emporführten, stand der Schemel, den der Scharfrichter bestieg. Röttger wurde das Meister abgenommen. Wie er bloß auf den Knopf gedrückt hatte, der den Fall des Beils an der Guillotine auslöste, so richteten ihm die Gesellen den Verurteilten zur letzten Handhabung her. Roselieb schob diesem die Hanfschlinge über den Kopf. Der Strick verfing sich an Nase und Lippen. Die Gesellen zogen den Strick herunter und drückten ihn auf dem Hals zurecht. Pölchau betete laut. Während die Gesellen den leichten Körper hochhoben, streckte Röttger über ihm die Hände aus. Roselieb reichte ihm die Schlaufe oben an der Schlinge, die er in den Haken steckte. Die Gesellen ließen den Körper fallen. Sie hängten sich an die um sich stoßenden Beine. Das Knacken der Wirbelknochen war zu vernehmen. Das Gesicht wurde schwärzlich blau, die Augäpfel traten hervor. Einige Sekunden lang schlug die Zunge rasend im weit aufgerissenen Mund hin und her. Immer noch betete Pölchau. Konvulsionen durchfuhren den Körper und die Beine des Gehängten. Der Arzt, in seinem schmierigen Rock, legte ihm das Stethoskop an die Brust. Mehrmals schob der Arzt die vorgezogene kurze Gardine zur Seite, um ihn abzuhorchen. Es regte sich immer noch unter dem Tuch, als Pölchau hinausging. Dann wurde Koppi, auf den Wink des Arztes, durch den Spalt des Vorhangs geschoben. Zu Pölchau, der ihn begleitete, sagte er, er solle Hilde grüßen. Und jetzt war alles, was geschah, schon etwas Gewohntes. 20:21, vermeldete der Arzt bei der Angabe der Todeszeit von Hans Koppi. Schwarz war die Dauer zwischen Koppis Verschwinden hinter dem Vorhang und dem Eintreten seines Todes unendlich erschienen. Etwas Merkwürdiges hörte er den geistlichen Harnack zurufen, als dieser abgeführt wurde, etwas wie »Die Sonne tönt in alter Weise«. Und Schelia schrie und trat um sich, eine Traube von Soldaten schaukelte an ihm, und die Scharfrichter, die mit der Schlinge nicht zurechtkamen, fluchten. Da war ein Poltern und ein Scharren von Schritten. Und schließlich kam der Arzt doch wieder hervor, um den Eintritt auch dieses Todes zu melden. Nach 9 Uhr war es geworden. »Ihr seid das Weltgericht nicht«, rief Schulze Beusen, ehe der Strick ihn würgte. Und Schuhmacher lief den Gesellen voran zum Galgen. Am längsten hatte er warten müssen. Nun sollte es endlich überstanden sein. Als der Vorhang und auch die Gardine dahinter aufgezogen wurde, breitete sich ein dicker Gestank aus. Da hingen sie alle, unter der Schiene, der Hals langgezerrt, der Kopf abgeknickt. Zu erkennen waren sie nicht mehr. Nur ihrer Reihenfolge nach hätte Schwarz ihren Namen noch nennen können. Doch die verloren sie auch schon in eine Leere. Der letzte, Schuhmacher, schwankte noch leicht auf und ab. Und ein Zittern war in seinen Beinen. Und schnell, weil der Geruch nicht mehr zu ertragen war, machte sich Schwarz daran, nachdem er die Todesatteste beglaubigt hatte, den Leibern die triefenden Hosen abzustreifen, die er dann in einen Schubkarren legte und hinüber zum Waschraum fuhr. Jetzt konnte es nicht mehr lange dauern. Die alliierten Truppen hatten Paris besetzt. Die Rote Armee war bis Rumänien, Bulgarien vorgedrungen. Überall im Osten waren die deutschen Verbände auf der Flucht. Berlin war eine rauchende Ruine. Hier draußen aber, in Buch, herrschte nachsommerlicher Friede. Seit 2 Jahren schon wohnte Bischof in der Gartenkolonie an der Panke. Hinter dem hölzernen Zaun erstreckten sich die Rieselfelder bis weit über Malchow und Hohenschönhausen. Im Wasserdunst lag an den warmen Tagen das flache Land mit den schnurgeraden Kanälen, Gräben und Wegen. Familien, die ihr Heim verloren hatten, lebten auf den Parzellen, zusammengedrängt in den Lauben. Viele fuhren frühmorgens mit der Bahn hinein in die Stadt, deren Straßen immer wieder freigelegt wurden zwischen den ausgebrannten Fassaden, begaben sich zu den Arbeitsplätzen, die immer noch vorhanden waren im Schutt, und abends, ehe die Bomben fielen, kehrten sie zu ihren Gärten zurück. Und keine Zerstörung hatte die Heere der emsigen, grauen Sucher davon abhalten können, ihre Tätigkeiten fortzuführen. Keine Niederlagen und Rückzüge hinderten sie daran, auch den letzten noch, den sie aufgespürt hatten, zu Tode zu foltern. Einförmig war dieser Zeitraum von 2 Jahren gewesen. Im Rückblick erschien er ihr kürzer als das Jahr zuvor, das mit der Vernichtung ihrer Gruppe geendet hatte. Dass sie übrig geblieben war, wunderte sie nicht. Sie wusste, es kam daher, dass sie so unscheinbar war. Und sie würde es verstehen, weiter unscheinbar zu bleiben. Bis zum Juli hatte auch sie in der Stadt gearbeitet. Sie hatte mehrmals in der Woche Wohnungen sauber gemacht. Es gab noch Wohnungen in dem Geröll oder zumindest Zimmer, die sich herrichten ließen, was auch hinuntergeschüttet worden war über die Stadt, jede Wand hatte es doch nicht getroffen, und sie, die hervorkrochen aus ihren Kellern und Bunkern, konnten oft noch ein paar Stockwerke, ein Haus, ein ganzes Viertel sogar zur Unterkunft finden. Und manche Villen in den Außenbezirken waren verschont geblieben. Dort vor allem hatte sie, wie einst in Stockholm, gefegt und geputzt. Eine Reinmache-Frau war sie, mit Schürze und Kopftuch, Scheuerlappen und Bürste im Korb, und dann konnte sie sich dorthin, wo sie Ende Juni noch gewesen, nicht mehr hinbegeben. Nicht etwa, weil das Feuer jetzt auch darauf gefallen wäre, sondern weil aus engstem Umkreis die Gefahr sich genähert hatte. Jetzt half sie hier draußen den Nachbarsfrauen beim Kochen und beim Hüten der Kinder. Als Irmgard Schäfer war sie bekannt, und noch war keiner gekommen, ihren Namen anzuzweifeln. Wenn sie an die ungeheure Anstrengung dachte, an der auch sie beteiligt gewesen war, so sah sie diese hervorgehen aus einer Kette, in der es kein schwächstes Glied gab. Geborsten war die Kette nicht. Es war eingehämmert worden auf sie. Nach der Ermordung von Tausenden hatte der Feind ihre Zertrümmerung gemeldet, die in der Kette gebundene Kraft aber bestand weiter. Mit der Hinrichtung von Sewkow, Jakob und Bestlein, vor wenigen Tagen, am 18. September 1944, waren wohl alle leitenden Kader gefallen. Die Organisation aber war immer noch vorhanden. Ohne den Beistand derer, die den Kampf fortsetzten, wäre es ihr nicht möglich gewesen, die beiden Jahre durchzuhalten. Sie, die Botin, die Druckerin und Austrägerin von Flugblättern, hatte nie die Arbeit, aus der die nächsten Gefährten gerissen worden waren, unterbrochen. Die Weiterführung dieser Arbeit war es, die der Kette die unverminderte Stärke gab. Am Morgen nach der Nacht, in der sie Abschied genommen hatte von Ilse, hatte einer, den sie nicht kannte, an die Tür der Laube in Rudow geklopft und ihr, ehe er weiterging, die Adresse des neuen Quartiers genannt. In jenem Herbst, als es keine der gewohnten Verbindungsstellen mehr gab, war sie gleich zu anderen Zellen herangezogen worden. Die Gegenwehr wuchs im Herbst und Winter wieder an. Und im Frühjahr, nach der Kapitulation in Stalingrad, der Räumung von Rostow und Charkow, als das Siegesbewusstsein schwand und Unruhen aufkamen unter den Millionen der Sklavenarbeiter, waren in den meisten Rüstungsbetrieben Dreiergruppen gebildet worden, die sich der Belegschaft mit politischer Aufklärung näherten und von denen Sabotageakte ausgingen. Durch die Aufteilung in kleine, voneinander abgegrenzte Gruppierungen konnte die Leitung der Organisation im September 1942 unmittelbar von Sewkow übernommen werden, der schon nach dem Ausfall der Gruppe um Urich eingesprungen war, und dem sich Anfang Oktober Jakob und Bestlein aus Hamburg geflüchtet anschlossen. Später war von ihnen bis in den Sommer hinein die Aktionseinheit vorbereitet und, ehe auch sie sich zerschlagen lassen mussten, der Grund gelegt worden zu der gemeinsamen Front, wie sie seit einem Jahrzehnt das Ziel der folgerichtigsten und fortschrittlichsten Planungen gewesen war. Dass der Feind immer noch stark genug war, das, was seine Wurzeln bedrohte, auszurotten, hatte sie nie als Beeinträchtigung gesehen. Andere traten an den Platz derer, die beseitigt worden waren. Und sie wollte auch nicht unterscheiden zwischen solchen, die höhere Funktionen innehatten, und solchen, die unten das ihre taten. In der Kette hatten sie alle den gleichen Wert. Und wenn sie umkamen, so war jeder Verlust von gleicher Schwere. Es hat ihr nie Mühe gemacht, sich in eine neue Gruppe einzufügen. Die Verantwortung, an der sie trugen, war unteilbar. Sie überbrachte Nachrichten zwischen den Anlaufstellen in den Bezirken im Norden. An der Handpresse stellte sie die Aufrufe her, die sie den Vertrauensleuten ablieferte. In den Heinkelwerken in Oranienburg, in der Wittenauer Maschinenfabrik und in Siemensstadt und 1943 unterhielt sie Kontakte mit einem schwedischen Verbindungsmann, der ihre Rapporte nach Stockholm weiterleiten konnte. Vielleicht aber, dachte sie an diesem Spätsommerabend, auf der Bank vor der Laube, hatte sie sich mit dieser Beweglichkeit nur abzulenken versucht von dem Schmerz, der sie damals schon im September vor 2 Jahren überkommen wollte. Immer wieder hatte sie diesen ohnmächtigen Schmerz abgeschoben, hatte sich gesagt, dass nichts von dem, was getan worden war, vergeblich gewesen sei, dass auch sie jederzeit bereit sei, ihr Leben zu lassen. Und jetzt wurde sie doch ergriffen davon, dass gerade sie es war, die noch am Leben war, und eine der wenigen, die die Erinnerung an die Gesichter der Toten, diese Stimmen von Toten, diese Wegstücke, die sie mit ihnen zurückgelegt hatte, bewahrte. Seit jener Nacht, in der sie Ilse verlassen hatte, hatten sich die Leichen rings um sie gehäuft. Sie hatte sich von ihrem Gleichmut, von der Dauerhaftigkeit ihrer Arbeit überzeugt. Doch jetzt musste sie einige Augenblicke lang dem Schmerz nachgeben, der dem Gedanken derer galt, die die Erfüllung ihres Werks nicht erleben durften. Sie wusste, wie schnell das Vergessen immer wieder zusammenschlug über denen, die kämpfend umgekommen waren. So war es den Revolutionären nach dem vorigen Krieg ergangen, und so könnte es jetzt, zum Ende dieses Kriegs, auch jenen widerfahren, die ihre Verschwiegenheit mit in den Tod genommen hatten. Der Feind, der sein Weiterleben im kommenden Frieden vorbereitete, war schon dabei, alles, was sich von ihnen überliefern ließe, zu verringern, zu entstellen, zu verhöhnen, als Belanglosigkeit zu erklären im Ringen der großen Mächte. Deshalb hatte sie alles, was sie vom Dasein und Sterben ihrer Gefährten wusste, in ein kleines Heft eingetragen, das sie jedes Mal wieder unter den Himbeersträuchern vergrub. Waren es auch nur dürre Notizen und Daten, die nichts deckten von dem, was sie geleistet hatten, so sicherte sie jedoch etwas von ihrer Unvergänglichkeit. Vielleicht könnte sie es einmal ergänzen, denn die große Grabplatte mit allen eingemeißelten und vergoldeten Namen würde nicht genügen. Sie wusste nicht einmal, was darüber stehen sollte. Gestorben für Deutschland. Das würde auch auf dem Grab des unbekannten Soldaten stehen. Gestorben für eine bessere Welt. Doch das Pathetische war ihnen fremd. Gestorben für das Notwendige. Auch in Russland waren Millionen für das Notwendige gestorben. Diese wenigen hier waren ihr bekannt gewesen. Wenn sie an sie dachte, umfassten ihre Gedanken auch all die anderen. Doch was ließ sich aussagen über sie, von denen ein jeder eines ganzen Lebensbuchs würdig wäre? Woher waren sie gekommen? Wie zu denen geworden, die sie waren, als sie starben? Auch diejenigen, neben denen sie schon vor 10, 20 Jahren gestanden hatte, kannte sie nur von der gemeinsamen Arbeit her. Selten hatte sie Einblick erhalten in die Hintergründe, in denen es ein persönliches Leben, die Beziehungen zu Angehörigen, den Werdegang in der Schulzeit, den Studienjahren gab. Alles war in einen einzigen großen Zusammenhang gestellt worden, den der sozialen Realität. Und darin waren sie einander begegnet. Darin hatten sie ihre Entschlüsse gefasst und gehandelt. Das Besondere, das, was sich so schwer wiedergeben ließ, war auch, dass die Nähe untereinander, die Freundlichkeit, selbst die Zärtlichkeit, geprägt worden waren von diesem Aufeinander angewiesen sein. Auch früher schon, als man sich noch offen zeigen durfte, hatte alles im Dienst der Partei gestanden. Stets war man bereit gewesen, Folge zu leisten. Und wenn etwas erforscht worden war, so war dies in einem bestimmten Kreis geschehen, der wiederum aufging in einer größeren Gemeinschaft. Das Vertrauliche, das sonst zum Wesen einer Freundschaft gehört, mit all seinen privaten Erörterungen, war durch etwas anderes ersetzt worden, durch ein Vertrauen in einem weiteren Sinn. Und dies konnte von vielen als Mangel verstanden werden, als ein Verkümmern der Individualität, daraus aber hatten sich gerade die Eigenschaften entwickelt, die den Einzelnen zur Ausdauer befähigten. Seine Eigenarten hatte zwar jeder bewahren können, doch hatten sie sich allein in dem verwirklicht, was sie miteinander teilten. Schumacher, Kuckhoff, Schottmüller oder Libertas hatte sie über die Vervollkommnung des Menschen durch die Kunst sprechen hören, und mochte es auch Zerreißproben an ihrer Persönlichkeit gegeben haben, so hatten sie schließlich ihre Absichten doch eingeordnet in einen gemeinsamen Plan. Wie sie nie einen vom anderen abgehoben hatte, sondern jeden beurteilte nach seiner Fähigkeit zu lernen, sich aufeinander einzustellen, Rücksicht zu nehmen aufeinander, eigene Kenntnisse für alle anzuwenden, so hatte sie im Künstlerischen und Wissenschaftlichen immer nur Bestandteile der gesamten revolutionären Welt gesehen. Sie dachte an den jungen Heilmann, an Goppi, den Dreher, der tagsüber bei Siemens gearbeitet hatte und nachts von einem Sender zum anderen gerannt war. Sie versuchte, sich der Gespräche zu entsinnen und musste lächeln, als ihr einfiel, wie nach Weitschweifigkeiten die Aufmerksamkeit immer wieder den nächstliegenden Aufgaben zugewandt wurde, weil diese zu lösen waren, ehe man herangehen konnte an die Dinge der phantastischen Galerie, wie Heilmann zuletzt einmal das Reservoir der Geistesschöpfungen genannt hatte. Ilse Stöbe war kärger in ihren Aussagen gewesen. Sie hatte nicht viel gehalten von den Meistern des Worts, hatte in ihrem Umkreis zu viele Schriftsteller, Journalisten, Leute des Films und des Theaters die Seite des Feinds wählen oder, was noch verächtlicher war, aus Schwäche oder Gedankenlosigkeit überlaufen sehen, und es war Bischof nicht gelungen, sie vom Wert der Kultur zu überzeugen, die von den vielen, die das Land verlassen hatten, geleistet wurde. Sie hörte ihr sprödes, etwas spöttisches Lachen, ihre Bemerkung, dass ihr hauptsächliches Verdienst darin liege, geflüchtet zu sein. In der letzten Nacht hatte sie über die Schlagworte an den Mauern und auf den Flugblättern gesprochen, die in diesem Zustand des Gejagtseins die Dichtungen ersetzten. Jetzt, da es nur um schnellste Verständigung gehen konnte, wurden Worte gebraucht, die nicht langes Nachdenken erforderten, die sich unmittelbar einprägten, Aufschluss und Anleitung gaben. Später hatte sie gehört, dass einige angesichts des Todes Zeilen von Goethe hatten hören wollen. Selber hätte sie es vorgezogen zu rufen, ich sterbe als Kommunist. Doch eher noch glaubte sie, dass sie in einem solchen Augenblick schweigen würde. Es gab eine Poesie, die es lange nach ihnen noch geben würde. Und der Klebezettel an der Wand war bald abgekratzt. Und doch war es ihr, als gäbe es für sie, die Ausgesetzten, keinen Unterschied mehr zwischen dem, was im Faust und dem, was auf dem Stempel stand, den John Sieg unten im Ausschnitt seines kleinen Koffers angebracht hatte. Oft hatte sie diesen Handkoffer abgesetzt an einer Straßenecke, auf einem Bahnsteig, und wenn sie dann weitergelaufen war, stand dort zu lesen, »Wehrt euch!« Ein kleines Wort, das schnell verwischte und wieder auftauchte auf anderen Steinen. Einmal war sie mit dem Köfferchen die ganze Nacht hindurch, als sie von Siegs Tod erfahren hatte, durch die Straßen geeilt. »Wehrt euch«, hatte sie auf das Pflaster gedruckt, hatte den Stempel immer wieder geschwärzt, hatte diese Spur des »Wehrt euch« in der Stadt hinterlassen, sich schon kaum mehr umgeblickt, als habe sie gewünscht, auch gegriffen zu werden. Dieser Koffer war das Einzige, was von Sieg zurückgeblieben war. Sie hatte ihn lange verwaltet, jetzt war er bei Harry versteckt, und unter Harry verbarg sich Golds, der Schneider, den sie seit langem kannte. Gleich nach 33 war er auf fast 6 Jahre ins Zuchthaus Luckau gekommen und nach seiner Freilassung zum Kurier der Parteileitung geworden. Wenn sie den Koffer dann und wann vornahm, um dessen Siegel den Straßen aufzudrücken, so war ihr dies eine Feierstunde. Es musste immer danach gefragt werden, was einen Menschen sein Vermächtnis gekostet hatte. Sieg, Automobilarbeiter, Packer, Kraftwagenfahrer, Reporter, Lehrer an Abendschulen, Gewerkschafter, Parteifunktionär, unaufhörlich dem Feind den Boden untergrabend, hatte seinem Leben, als er sah, dass es nichts mehr hergeben könnte, als weitere Qualen unter der Folter, ein Ende gemacht. Hatte sich in seiner Zelle im Polizeipräsidium am 15. Oktober 1942 erhängt. In dieser Entschlossenheit war Grasse, der Drucker, ihm gleich gewesen. Grasse, mit Schiebermütze, Hosenklammern, auf dem Fahrrad, am Sonntag, in Pichelswerder, tief gebeugt über den nach unten geschwungenen Lenker, davonflitzend, den Gattower Damm entlang. Grasse am Ufer der Havel, das Zelt hatten sie aufgeschlagen, da waren auch Kowalke und Husemann und Fritz, dann im Boot, die langsamen, regelmäßigen Schläge der Paddel, das Wasser vom angehobenen Blatt tröpfelnd, und Gedichte hatte Grasse zitiert. Ja, auch er hatte gern Gedichte gelesen. Das hatte sie Ilse noch sagen wollen. Sie sah, wie seine Lippen sich regten, am flimmernden Sonntag. Irgendwo müsste es noch Entwürfe von seiner Hand geben, für Lieder und Agitationsstücke. Er, dieser Gitarrenspieler und Sänger, mit der hohen, hellen Stirn, hatte sich 9 Tage nach Siegs Tod beim Weg zur Vernehmung aus einem Fenster im 5. Stock des Untersuchungsgefängnisses am Alexanderplatz gestürzt, hatte vorgezogen, sich selbst zu zerschmettern, statt sich unters Beil legen zu lassen. Auch Husemann hatte versucht, sich während eines Verhörs aus dem offenen Fenster zu werfen, wollte einen der Beamten noch mit sich reißen, wurde aber aufgehalten und ein halbes Jahr noch bis zu seiner Hinrichtung im Mai 43 gefoltert. Die Beine und Arme waren ihm zerbrochen worden, als sie ihn zum Schafott schleppten. Über den Verbleib der anderen hatte sie erst während des Winters Andeutungen erhalten. Waren früher bei Galls, bei Neltes Hinrichtung noch diese hellroten, weißgerandeten Zettel an den Anschlagsäulen zu lesen gewesen, mit der Bekanntgabe des Todesdatums, so waren jetzt alle Nachrichten unterbunden. Nur was Hößler betraf, davon erfuhr sie. Einige Tage nach Siegs Tod, aus Rache dafür, dass der ihnen entgangen war, hatten sie Hößler im Gefängniskeller erschlagen. 32 Jahre alt war er geworden. Die Eltern waren Textilarbeiter in Sachsen gewesen. Als Junge schon hatte er sich, um zum Unterhalt der Familie beizutragen, bei Bauern verdingt, war dann Waldarbeiter und Gärtnergehilfe gewesen, seit 1928 in der Partei, 33, nach kurzer Gefangenschaft in die Tschechoslowakei geflüchtet, illegal ins Land zurück. 35 war nach Moskau delegiert worden und im März 37 nach Spanien gefahren, hatte nach seiner Verwundung bei Guadalajara für den Freiheitssender gearbeitet, in Spanien und in Paris, wurde ausgeheilt, erst 39, in der Sowjetunion, war dann in den Traktorenwerken von Tscheljabinsk. Oskar war sein Parteiname gewesen. Oskar, Kompanieführer des Beimler-Bataillons. Oskar, Anfang August 1942 mit dem Fallschirm hinter der deutschen Front gelandet. Oskar, zwei Monate später, mit dem Knebel im Mund, tief unten in einem Kerker ermordet. Wenn sie an Hößler, an Grasse, an Sieg und Husemann dachte, suchte sie danach, was von ihnen übrig geblieben war. Am Sendegerät sah sie Hößler, er hatte es aus der Luft mitgebracht, erst zu Schuhmacher, dann zu den Hübners getragen. Ein paar Wochen hatte er es, zusammen mit Goppi, bei Brockdorf, bei Schottmüller bedient, immer dieser zuckende Finger an der Morsetaste. Jetzt verwahrte Weißensteiner es, Schweißer bei Siemens, Arbeitsgefährte von Goppi, der hatte es Anfang September noch aus Hübners Laden holen können. Ein abgegriffener, zerkratzter Koffer war es, nicht größer als der von John Sieg, und ebenso unauffällig war die kleine schwarze Handpresse in Grasses Werkstatt. Bischof sah, wie Grasse die Druckplatte am Griff niederdrückte, wie Sieg mit dem geflügelten Rad am Kragen pfeifend das schäbige Köfferchen hin und her schwenkte, diese unscheinbaren Gegenstände, das waren ihre Werke gewesen. Sie, die neben ihr hergegangen waren, wie bescheiden waren sie gewesen. Sie hatten nicht nach Unsterblichkeit verlangt, ihre Handlungen hatten ihr Leben erfüllt. Schnell, es eilte, es musste etwas über sie gesagt werden, das sie nie in Vergessenheit geraten ließ. Sie kannte die Reichweite ihrer Arbeit und ihres Kampfs, doch nichts ließ sich darüber im Notizbuch verzeichnen. Und ebenso wenig konnte etwas über ihren Tod ausgesagt werden. Im Verborgenen hatte er sich abgespielt, allein war Sieg mit ihm in seiner Zelle, bezeugt nur wurde, dass Grasse auf dem Pflaster zerschellte, und niemand stand Hößler bei, als die Knechte ihn zerfleischten. Hatten Sieg und Grasse gespürt, fragte sie sich, dass sie nicht mehr standhalten könnten bei der nächsten Tortur, dass das Grauen sie zum Sprechen zwingen würde und sich getötet, um niemanden preiszugeben? Und hatte auch Hößler die Horde vielleicht herausgefordert, dass sie sich über ihn werfe und er untergehen könne in einer Raserei ohne Verrat? Während der ersten Septemberwoche waren die Ungewissheit zur Lähmung geworden. Sie hatte sich verkrochen, wusste, dass den Verfolgern der Umfang der Gruppe noch nicht bekannt war. Sie warteten mit der Festnahme jener, derer sie sicher waren. 5 Tage noch, bis zum 3. September, ließen sie Libertas frei. Ihr Mann, hatten sie Libertas gesagt, befinde sich auf einer Dienstreise. Die Harnacks waren an die kurische Nehrung gefahren, befanden sich in einem Fischerdorf. Kuckhoff hielt sich in Prag auf. Heilmann war in seinem Zimmer in der Hölderlinstraße. Am 5. September erst griffen sie ihn. Inzwischen waren Arvid und Mildred Harnack geholt worden, und Kuckhoff, des Aufenthalts in der Illegalität ungewohnt, konnte ohne Schwierigkeiten am 12. verhaftet werden, desgleichen Greta, die in Berlin geblieben war. Doch ehe sie alle Führer der Gruppe in Händen hatten, war ihnen von Libertas schon eine Fülle von Aufschlüssen zugekommen. Erst im Verlauf des Frühjahrs und dann noch im Sommer waren ihr durch einen schwedischen Vertrauten Einzelheiten bekannt geworden, die ihr zunächst das Bild vom Zusammenhalt zerstören wollten. Allmählich aber war sie imstande, auch für diese Geschehnisse Erklärungen zu finden. Doch jetzt noch, an diesem Septemberabend in Buch, in der lauen Luft, auf der hölzernen Bank am Gartenzaun, den Blick über die bis zum Horizont nebligen Felder gerichtet, fühlte sie, wie die Erschütterungen nachwirkten, die, wie sie geglaubt hatte, auch für die anderen hatten gelten müssen. Zumindest Hans und Hilde Koppi oder Schottmüller und Erika Brockdorf waren durch das Geständnis, das Libertas nicht einmal unter Folter abgegeben hatte, sondern nur um sich freizukaufen, gefasst worden. Und auch Kuckhoff sollte Aussagen gemacht haben, nach denen Sieg festgenommen werden konnte, und Schumacher hatte in einer Unbedachtsamkeit, als man ihm Fotografien vorlegte, Hössler preisgegeben, sowie Schulze-Boysen beschuldigt wurde, Anna Kraus verraten zu haben. Da half es nichts, dass Kuckhoff und Schumacher ihre Geständnisse später zurücknahmen und vor dem Gericht für ihre Taten einstanden, wie alle anderen auch, die nichts gesagt hatten. Die Frage blieb, ob der Tod zur Gemeinsamkeit gehören könne und ob der vielfache Tod die sich multiplizierenden Grausamkeiten nicht doch jeden Einzelnen nur noch mehr seiner Einsamkeit auslieferten. Höhnisch sollte Brockdorf dem Richter ins Gesicht gelacht und vom Fallbeil dem Henker zugerufen haben, dass es ihr nichts ausmache, in Kürze zu einem Stück Seife zu werden. Und bekannt geworden war auch der Brief, den Husemann an seinen Vater geschrieben hatte, dieser Brief über den Tod als die letzte Bewährungsprobe. Solche Zeugnisse gab es, voll hasserfülltem Stolz, heroischem Idealismus, neben anderen Überlieferungen, die von stiller Zurückhaltung sprachen. So war es erst während der Gerichtsverhandlungen an den Tag gekommen, dass sie, die selbst ihren nächsten Freunden vorgetäuscht hatte, bloß ein Medium zu sein, ohne politische Einsichten, eine Hauptkundschafterin der Gruppe gewesen war. Sich als Wahrsagerin ausgebend, hatte sie das Vertrauen vieler Personen in hohen Stellungen gewonnen und es verstanden, ihnen Geheimnisse zu entlocken. Ruhig hatte sie vor dem schreienden Richter zugegeben, dass sie seit mehr als 20 Jahren der Partei angehöre. Solche Meldungen, die schon im Begriff waren, zu Legenden zu werden, wiesen auf die Unbeständigkeit, die Unbeweisbarkeit einer Wahrheit hin. Aus zweiter Hand kam alles, die Zeugen waren tot. Im November und Dezember 1942, als Bischof noch nicht wusste, wer von den Gefangenen hingerichtet worden war, schien ja manchmal, als seien sie alle von einem Wahn befallen gewesen, wenn sie geglaubt hatten, sie seien ein Ganzes und könnten sich als ein Ganzes halten. Vorstellungen dieser Art standen hinter allen revolutionären Bewegungen, die nie hätten aufkommen können ohne die Verachtung des individuellen Todes, ohne den Glauben an einen Weg, der von vielen beschritten wird, und zu dem eben auch der gemeinsame Tod gehört. Und vielleicht, so hatte sie in diesem Frühjahr, diesem Sommer gedacht, kam das Missglücken daher, weil sie so wenige waren, weil kein Volk sie begleitete. Dazu aber hätte man wiederum sagen können, dass ihr Wagnis umso größer war, dass sie selbst mit ihren Mängeln, ihrem Zögern und Verzagen immer noch stärker gewesen waren als jene, die nichts getan hatten. Schließlich erinnerte sie sich wieder an das, was sie in der Nacht zum 30. August Ilse gegenüber geäußert hatte, dass auch dieses Schwachwerden in der Hand des Feinds verstanden werden müsse, dass einzig die Teilnahme am Kampf entscheidend sei und dass der Tod, der sie traf, ihnen die Niederlage verzeihe. Wenn sie davon überzeugt gewesen war, dass die Kette, in die auch ihr Leben eingefügt war, kein schwächstes Glied besaß, dann war sie davon ausgegangen, dass jeder alles gab, dessen er fähig war. Sein Stärkstes also. Und da war es gleichgültig, ob einer mehr zu leisten vermochte, kenntnisreicher war als ein anderer. Hatten sie sich einmal zusammengeschlossen, verteilte sich die gesamte Stärke auf alle. Doch die, die dem Verrat erlegen waren, fragte sie sich, konnten die noch neben jenen bestehen, die stark geblieben waren? Und sie nickte zustimmend, da auf der Bank, bei Einbruch der Dunkelheit, als es in den Lauben still geworden war, viele in den Unterstand gegangen waren, um die Nacht dort zu verbringen. Sie hatten in diesem Sommer viele Gespräche geführt über die Frage, nach welchen Grundsätzen sich eine Einheit herstellen lasse, wer aufgenommen werden könne, wer abgewiesen werden müsse, und es war doch nie eine andere Antwort gefunden worden als jene, dass jeder, der seine Bereitschaft zur Gegenwehr bewiesen hatte, als Mitglied anzusehen sei, ob Kommunist, ob Sozialdemokrat, ob parteilos, ob Arbeiter oder Intellektueller, ob aus dem Mittelstand oder dem Bürgertum. Sie hätten alle einzugehen in die Front, aus der eine neue Nation entstehen könnte. Wie hätte sie von sich behaupten können, dass sie dem Augenblick gewachsen sei, in dem der Feind mit der glühenden Zange, den Holzkeilen für die Fingernägel, auf sie zukäme? Wie hätte sie sich darüber äußern können, wie die Eingekerkerten sich in Wahrheit verhalten hatten, welchen Anfechtungen sie preisgegeben waren, welche Eigenschaften es gewesen waren, die ihnen über diese letzte, äußerste Situation hinweghalfen? Bis Anfang Oktober 1942 hatte es noch Verbindungen gegeben zwischen Gutdorf und Sevkos Gruppe. Bestlein, der 50-Jährige, der 1918 dem Soldatenrat angehört hatte, seit 1920 Mitglied der Partei, dann Abgeordneter des Reichstages gewesen war, gab der Führungszelle ein besonderes Gewicht. Es war während dieser ersten Oktoberwoche wieder von der Notwendigkeit einer revolutionären Partei, einer Avantgarde der Arbeiterklasse gesprochen worden, und bei der Einschätzung der begangenen Fehler hatte man erneut das Versäumnis der strengen Abgrenzung, die Gefährdung der Disziplin durch die Zusammenarbeit mit anderen Gruppierungen betont. Und indem statt des Gemeinsamen die Gegensätze zwischen den Parteien zur Sprache gebracht wurden, indem die Forderung nach Berufsrevolutionären gestellt und die Schuld am Auffliegen der Organisation den zumeist aus bürgerlichen Kreisen stammenden Aktivisten zugeschrieben wurde, war es, als sei ein Stadium heraufbeschworen worden, das für Bischof schon ein Vergangenes gewesen war. Mit Gutdorf, Sevko, Jakob und Bestlein, die sich alle in den 20er Jahren bewährt und lange Zeit in Zuchthäusern und Konzentrationslagern verbracht hatten, schien jedoch eine neue, für den Kampf im Untergrund geeignete Leitung entstanden zu sein. Aber schon am 10. Oktober war Gutdorf auf dem Weg zu einem Treffen mit Jakob und Bestlein und am 17. auch Bestlein festgenommen worden. Bischof war an diesem Tag in Hübners Fotogeschäft gewesen, hatte sich von Knöchel Lebensmittelkarten und einen Ausweis für die Berechtigung zu Stadtbahnfahrten geben lassen, als Johannes Wesolek mit der Botschaft kam, dass die Polizei Bestlein verhaftet habe. Einen Tag darauf war auch die Fotowerkstatt ausgehoben worden. Nur Knöchel hatte entkommen können und war seitdem verschollen. Und wie friedlich war es ihr bis zu jenem Tag in dem kleinen Laboratorium erschienen, sorgsam war die Arbeit am Tisch unter der grünen Lampe fortgesetzt worden. Der Alte hatte auf seinem Stuhl gesessen, Johannes und Walter hatten Wache gehalten, und Hössler, wäre er dort geblieben, anstatt nach Erika Brockdorf und ihrem Kind zu suchen, hätte seine Verhaftung noch ein paar Wochen aufschieben können. Wie es dann zugegangen war, bis zum August des folgenden Jahres, das hatte sie sich erst zusammenlegen müssen. Zunächst mit diesen ärmlichen Daten, die sie stets zu der Frage zwangen, was sie an diesem Tag denn getan habe. Ob sie am Dienstag, dem 22. Dezember, etwas geleistet habe, was die, die da gemordet worden waren, hätte ehren können. Aber es hatte sich nie etwas anderes finden lassen als diese Alltäglichkeiten, dieses gewöhnliche noch am Leben sein, irgendeine Bahnfahrt, irgendeinen Zettel austragen, vielleicht auch nur dieses Liegen im Versteck. Wie gering war sie auch Libertas gegenüber. Lundgren, der Schwede, aus dem neutralen Land, noch in Unkenntnis über den Verschleiß der körperlichen und seelischen Kräfte im Zustand der Ausweglosigkeit, hatte das Verhalten von Libertas verurteilt, hatte im Versuch der adligen Kreise, sie aus der Gefangenschaft zu befreien, eine Beleidigung der anderen Verurteilten gesehen. Graf Douglas, der schwedische Armeechef, hatte den Generalfeldmarschall ersucht, sich beim obersten Kriegsherrn für Libertas einzusetzen. Doch wie hätte der, der ja mit der Leitung der Verhandlungen betraut worden war und selber einen der rachesüchtigsten Richter, Röder, zum Ankläger ernannt hatte, seine Mordlust unterdrücken können angesichts freundschaftlicher Regungen, die er für die Oberen in Schweden empfinden mochte. Er musste den Prozess zur Vernichtung der Angeklagten betreiben, heuchelte dem Gesandten und den Angehörigen aber bis nach Weihnachten noch Libertas baldige Entlassung vor, so dass die Mutter am Tag nach der Hinrichtung einen kleinen Weihnachtsbaum für die Tochter im Moabiter Gefängnis abgab, was für Lundgren nur ein Merkmal des Kampfes um Privilegien bis in den Tod gewesen war. Bis auch er im Gespräch mit Bischof zugab, dass dies alles mit Libertas nichts mehr zu tun hatte. Auch wenn man nicht wusste, ob sie sich bis zuletzt für betrogen hielt von ihren eigenen Handlungen oder ob sie es vermocht hatte, sich vor dem Unausweichlichen mit sich selbst zu versöhnen, so zählte doch einzig der Schritt, den sie schließlich mit den anderen vollzog. Wenn es stimmte, dass sie den Henker um ihr Leben angefleht hatte, dann war auch dies gleichgültig, denn es gab keine Gnade für sie, und auf dem Brett mit der Auskehlung unterschied sie sich nicht von Mildred Harnack, die am Dienstag, den 16. Februar, ihren Kopf für das Land hingab, das sie, wie sie mit einem Ton von Verwunderung noch zu dem Geistlichen sagte, so geliebt hatte. Am Donnerstag, dem 13. Mai, die Apfelbäume blühten im Buch, kamen Gudorf, Brockdorf, Husemann, Küchenmeister und Rittmeister auf Schafott. Auch Küchenmeister, Metallarbeiter, als Autodidakt zum Schriftsteller geworden, war ihr bekannt. Er gehörte zum Kreis der Schuhmachers. Sie hatte seine Schriften über Münzer und Savonarola gelesen. Einer von den vielen war er gewesen, deren Vermächtnis in Verbindung bestand zwischen körperlicher Anspannung und intellektueller Leistung. Und auch Rittmeister, der Arzt und Psychiater, hatte mit seinem Tod bewiesen, dass es längst einen klassenlosen Block gab, der sich nicht mehr aufbrechen ließ. Donnerstag, dem 5. August, waren Kuckhoff, Hilde Goppi, Anna Kraus, Oda Schottmüller, Emil Hübner und Stanislaus und Frieda Wesolek in das Todeshaus von Plötzensee geführt worden. Max Hübner und Johannes und Walter waren noch im Gefängnis. 9 Monate alt war das Kind, das Hilde zurückließ und das wie sein Vater den Namen Hans trug. Am Morgen des 8. Dezember 1942 hatte sie Koppi zum letzten Mal gesehen. Mit dem in eine Decke gewickelten Säugling trat sie in den kahlen Besuchsraum des Frauengefängnisses an der Barnimstraße. Er stand hinter dem Tisch, die Hände gefesselt, Wächter zu seinen Seiten. Sie blickten einander an. Er kniff die Augen zusammen. Sie bat, näher an ihn herangeführt zu werden, dass er, der keine Brille trug, sein Kind sehen könne. Eine Weile standen sie schweigend einander an dem breiten Tisch gegenüber. Sie schlug die Decke zurück und zeigte ihm das Kind, das zu schreien begann. Weit beugte er, der fast 2 Meter groß war, sich vornüber. Beim Anblick des Kindes begann er zu schwanken, und die Wärter rissen ihn zurück. 5 Jahre alt war Kuckhoffs Sohn, Ule, und 6 Jahre alt war Erika Brockdorfs Tochter. Einen jungen Sohn hinterließ Küchenmeister, einen Sohn und eine Tochter hinterließen Stanislaus und Frieda Wesolek. Und Bischofs Tochter, in Moskau, war bald erwachsen. Als sie sich von ihr getrennt hatte, war noch Hoffnung gewesen, sie einmal wiederzusehen. Die anderen hatten sich für immer von ihren Kindern trennen müssen. Dieser Schmerz des Abschieds von den Kindern hatte zum Himmel geschrien. Für diesen Abschied gab es keinen Trost. Und vor diesem Abschied konnte auch keine Verfehlung, keine Schuld mehr bestehen. Nur der Schmerz blieb noch übrig. Der Gedanke an den schrecklichen Schnitt, den so viele an sich hatten vollziehen lassen müssen, war es auch gewesen, der den Geistlichen Pölchau dazu veranlasst hatte, weiterzugeben, was er erlebt hatte. Seinem Freund, dem Sozialdemokraten Reichwein, Kunstpädagoge an den staatlichen Museen, hatte er berichtet, und von ihm hatte sie es in diesem Frühjahr, als sie ein- und ausging, bei ihm gehört. Sie merkte wieder, wie der Zeitraum der beiden letzten Jahre verschwamm und sich verkürzte. So oft hatte sie an die letzten Stunden ihrer Gefährten gedacht, dass sie die Worte des Pfarrers wie eine Bestätigung vernahm, und es ihr war, als sei sie dabei gewesen. So sehr war der Tod in ihr gegenwärtig gewesen, und eigentlich nicht nur von der Zeit an, da sie nach Berlin gekommen war, sondern auch zuvor schon, in der seltsamen Wartezeit in Stockholm und während der Reise auf dem kleinen Frachtschiff, das eines jeden Tod einging in das eigene Todesgefühl. Einen jeden, der ihr entrissen wurde, trug sie weiter in sich. Und so mit Toten erfüllt, musste ihr der eigene Tod als ein gemeinsamer Tod erscheinen. Und da nun auch Sefko und Jakob und Bestlein tot waren und Reichwein und die anderen sozialdemokratischen Genossen im Kerker auf ihren Tod warteten, war es, als befände sie sich im Vorraum zum Jenseits.